Elfte Szene. 1633. Die Inquisition beordert den weltbekannten Forscher nach Rom. Die Tief ist heiß, die Höhen sind kühl. Die Gass ist laut, der Hof ist still. Vorzimmer und Treppe im Palast der Medici in Florenz. Galilei und seine Tochter warten, vom Großherzog vorgelassen zu werden. Es dauert lang. Ja. Da ist dieser Mensch wieder, der uns hierher folgte. Ich kenne ihn nicht. Aber ich habe ihn schon öfter gesehen, in den letzten Tagen. Er ist mir unheimlich. Unsinn. Wir sind in Florenz und nicht unter korsischen Räubern. Da kommt Rektor Gaffone. Den fürchte ich. Der Dummkopf wird mich wieder in ein stundenlanges Gespräch verwickeln. Was ist in den gefahren? Meine Augen sind heute wieder schlecht. Hat er überhaupt gegrüßt? Kaum. Was steht in deinem Buch? Ist es möglich, dass er es für ketzerisch hält? Du hängst zu viel in den Kirchen herum. Das Frühaufstehen und in die Messe laufen verdirbt deinen Turn noch vollends. Du betest für mich, wie? Da ist Herr Vanni, der Eisengießer, für den du die Schmelzanlage entworfen hast. Vergiss nicht, dich für die Wachteln zu bedanken. Haben die Wachteln geschmeckt, die ich Ihnen schickte, Herr Galilei? Die Wachteln waren exzellent, Meister Vanni. Nochmals besten Dank. Oben war von Ihnen die Rede. Man macht Sie verantwortlich für die Pamphlete gegen die Bibel, die neuerdings überall verkauft werden. Von Pamphleten weiß ich nichts. Die Bibel und der Homer sind meine Lieblingslektüre. Und auch, wenn das nicht so wäre. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Ihnen zu versichern, dass wir von der Manufaktur auf Ihrer Seite sind. Ich bin nicht ein Mann, der viel von der Bewegung der Sterne weiß, aber für mich sind Sie der Mann, der für die Freiheit kämpft, neue Dinge lehren zu dürfen. Nehmen Sie diesen mechanischen Kultivator aus Deutschland, den Sie mir beschrieben. Im letzten Jahr allein erschienen 5 Bände über Agrikultur in London. Wir waren hier schon dankbar für ein Buch über die holländischen Kanäle. Dieselben Kreise, die Ihnen Schwierigkeiten machen, erlauben den Ärzten von Bologna nicht, Leichen aufzuschneiden für Forschungszwecke. Ihre Stimme trägt, Vanni. Das hoffe ich. Wissen Sie, dass Sie in Amsterdam und London Geldmärkte haben? Gewerbeschulen ebenfalls? Regelmäßig erscheinende Zeitungen mit Nachrichten. Hier haben wir nicht einmal die Freiheit, Geld zu machen. Man ist gegen Eisengießereien, weil man der Ansicht ist, zu viele Arbeiter an einem Ort fördere die Unmoral. Ich stehe und falle mit Männern wie Sie, Herr Galilei. Wenn man je versuchen sollte, etwas gegen Sie zu machen, dann erinnern Sie sich bitte, dass Sie Freunde in allen Geschäftskreisen haben. Hinter Ihnen stehen die oberitalienischen Städte, Herr Galilei. So viel mir bekannt ist, hat niemand die Absicht, gegen mich etwas zu machen. Nein? Nein. Meiner Meinung nach wären Sie in Venedig besser aufgehoben. Weniger Schwarzröcke. Von dort aus könnten Sie den Kampf aufnehmen. Ich habe eine Reisekutsche und Pferde, Herr Galilei. Ich kann mich nicht als Flüchtling sehen. Ich schätze meine Bequemlichkeit. Sicher. Aber nach dem, was ich da oben hörte, handelt es sich um Eile. Ich habe den Eindruck, man würde Sie gerade jetzt lieber nicht in Florenz wissen. Unsinn. Der Großherzog ist mein Schüler. Und außerdem würde der Papst selber jedem Versuch, mir aus irgendwas einen Strick zu drehen, ein geharnischtes Nein entgegensetzen. Sie scheinen Ihre Freunde nicht von Ihren Feinden auseinander zu kennen, Herr Galilei. Ich kenne Macht von Ohnmacht auseinander. Schön. Ich wünsche Ihnen Glück. Jeder Nächstbeste mit irgendeiner Beschwerde hierzulande wählt mich als seinen Wortführer. Besonders an Orten, wo es mir nicht gerade nützt. Ich habe ein Buch geschrieben über die Mechanik des Universums. Das ist alles. Was daraus gemacht oder nicht gemacht wird, geht mich nichts an. Wenn die Leute wüssten, wie du verurteilt hast, was letzte Fastnacht überall passierte. Ja, gib einem Bär Honig und du wirst deinen Arm einbüßen, wenn das Vieh Hunger hat. Hat dich der Großherzog überhaupt für heute bestellt? Nein, aber ich habe mich ansagen lassen. Er will das Buch haben, er hat dafür bezahlt. Frag den Beamten und beschwer dich, dass man uns hier warten lässt. Herr Minzio, ist seine Hochheit verständigt, dass mein Vater ihn zu sprechen wünscht? Wie soll ich das wissen? Das ist keine Antwort. Nein. Sie haben höflich zu sein. Er sagt, der Großherzog ist noch beschäftigt. Ich hörte dich etwas von höflich sagen. Was war das? Ich dankte ihm für seine höfliche Auskunft. Nichts sonst. Kannst du das Buch nicht hier zurücklassen? Du verlierst nur Zeit. Ich fange an, mich zu fragen, was diese Zeit wert ist. Möglich, dass ich der Einladung Sagredos nach Padua für ein paar Wochen doch folge. Meine Gesundheit ist nicht die beste. Du könntest nicht ohne deine Bücher leben. Etwas von dem sizilischen Wein könnte man in 1-2 Kisten in der Kutsche mitnehmen. Du hast immer gesagt, er verträgt Transport nicht. Und der Hof schuldet dir noch 3 Monate Gehalt. Das schickt man dir nicht nach. Das ist wahr. Der Kardinalinquisitor. Was will der Kardinalinquisitor in Florenz, Vater? Ich weiß nicht. Er benahm sich nicht ohne Respekt. Ich wusste, was ich tat, als ich nach Florenz ging und all die Jahre lang schwieg. Sie haben mich so hoch gelobt, dass Sie mich jetzt nehmen müssen, wie ich bin. Seine Hoheit, der Großherzog. Ich wollte Eurer Hoheit meine Dialoge über die beiden größten Weltsysteme... Aha, aha. Wie steht es mit Ihren Augen? Nicht zum Besten, Eure Hoheit. Wenn Eure Hoheit gestatten, ich habe das Buch... Der Zustand Ihrer Augen beunruhigt mich. Wirklich, er beunruhigt mich. Er zeigt mir, dass Sie Ihr vortreffliches Rohr vielleicht ein wenig zu eifrig benutzen, nicht? Er hat das Buch nicht genommen, wie? Vater, ich fürchte mich. Zeig keine Gefühle. Wir gehen von hier nicht nach Hause, sondern zum Glasschneider Volpi. Ich habe mit ihm verabredet, dass im anliegenden Hof der Weinschenke ein Wagen mit leeren Weinfässern immer bereitsteht, der mich aus der Stadt bringen kann. Du wusstest? Sieh dich nicht um. Herr Galilei, ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass der florentinische Hof nicht länger imstande ist, dem Wunsch der Heiligen Inquisition, Sie in Rom zu verhören, Widerstand entgegenzusetzen. Der Wagen der Heiligen Inquisition erwartet Sie, Herr Galilei.